Treuhänderschaft. Notare, Anwälte, eBay und Co. Problembeschreibung. Für jeden offensichtlich auf der Hand liegt das Problem der Treuhänderschaft. Bei jeder Übertragung von Wert, bei der man dem Gegenüber nicht vertraut, hat sich dasselbe Konzept durchgesetzt. Die beiden am Vertrag beteiligten Personen nutzen eine neutrale dritte Partei, die das Geld etwa für einen Kauf zunächst vom Käufer entgegennimmt und dem Verkäufer den Geldeingang bestätigt. Dann kann der Verkäufer getrost die Waren dem Käufer aushändigen, denn sobald der Käufer den Erhalt der Waren bestätigt, wird die neutrale dritte Partei dem Verkäufer das Geld geben. Gleichgültig, ob beim Immobilienkauf, bei eBay-Auktionen oder zahlreichen Anwendungsfällen. Der Ablauf ist immer ähnlich. Aber ähnlich sind stets auch die Probleme, die sich daraus ergeben. Eine solche dritte Partei muss wirklich vertrauenswürdig und neutral sein. Sie kostet außerdem Geld und es ist nicht immer einfach, eine solche Partei zu finden. Eine Lösung dafür. Eine Blockchain kann hier auf einfachste Art und Weise Abhilfe schaffen. Ein Vertrag wird als Smart Contract angelegt, bei dem sich zwei Parteien eine oder mehrere Ursachen und eine oder mehrere Konsequenzen überlegen. Zum Beispiel, passiert A, stellt der Smart Contract sicher, dass B folgt. Zum Beispiel, gibst du mir dies, bekommst du garantiert das. Möglich ist das auch mit mehr als zwei Vertragsparteien. Geben Person 1, 2 und 3 jeweils X an Person 4, so ist sichergestellt, dass Person 5 jeweils Y an Person 6, 7 und 8 gibt. Smart Contracts können also ohne weiteres recht komplex gestaltet werden und eine neutrale dritte Partei ersetzen. Die Details werden mit Hilfe der Blockchain festgehalten und von einer gesamten Community getragen. Die Herausforderungen solcher Smart Contracts bestehen vor allem darin, sie für nicht digitale Vertragsgegenstände einzusetzen. Denn derzeit funktionieren sie nur bei digitalen Dingen. Schickst du mir Datei X, dann bekommst du Summe Y. Ein solcher Smart Contract Deal funktioniert hervorragend, weil alles digital nachvollziehbar ist und somit als Wenn-Dann-Schleife ohne weiteres programmiert werden kann. Schwieriger wird es, wenn es um physische Dinge geht, welche ohne eine dritte Partei keinen Zugang zur Blockchain haben. Wenn es sich zum Beispiel um das physische Buch X und die Papiergeldsumme Y handelt, so ist es ohne Schiedsrichter vielleicht nicht möglich zu verifizieren, ob du mir das Buch ausgehändigt hast und ich dir wirklich die vereinbarte Papierscheine dafür gegeben habe. Des Weiteren kann sich der Wert innerhalb des Smart Contracts komplett unabhängig vom Wert der Blockchain entwickeln. Das kann zu Problemen im Garantieablauf führen. Angenommen, wir gehen eine Wette ein, bei der wir auf die Anzahl der Sonnentage in einem Jahr wetten. Für jeden Sonnentag bekommst du 1000 Euro von mir, für jeden Regentag bekomme ich 1000 Euro von dir. Wenn die Statistik eine 50-50-Verteilung vermuten lässt, so ist es unwahrscheinlich, dass sich je ein großes Ungleichgewicht bildet. Wir brauchen also keine große, starke Gemeinschaft, wie eine Blockchain sie gewährleistet. Denn vielleicht geht es zwar manchmal um ein paar tausend Euro, doch im Durchschnitt sollten sich die gegenseitig ausgezahlten Summen über die Zeit immer auf Null ausgleichen. Manchmal schuldest du mir etwas, manchmal ich dir. Was, wenn jedoch 100 Sonnentage in Folge vorkommen würden? Der Smart Contract wäre dann 100.000 Euro wert. Wenn die Community durch Konsensus jedoch lediglich 50.000 Euro an Wert festgelegt hätte, so könnte der Verlierer des Smart Contracts einen Gewinn daraus ziehen, die Blockchain-Teilnehmer zu bestechen und den Smart Contract nichtig zu machen. Normalerweise speichern Blockchains einen inhärenten Wert und so kommt es meist zu einer gemeinschaftlichen Wertsteigerung oder Minderung. Bei Smart Contracts kann sich das jedoch komplett unabhängig vom Rest entwickeln und dabei Probleme kreieren. Alternativen zu Smart Contracts gibt es nur insofern, als doch vertrauenswürdige zentrale dritte Parteien hinzugezogen werden. Wie schon häufiger erwähnt, gibt es genug Praxisbeispiele. Treuhandbüros sollten sich diese Technologie auf jeden Fall anschauen. Ebenso sollten sich Online-Versandhäuser wie Amazon, eBay, Alibaba etc. auf jeden Fall auch mit Smart Contract befassen. Ein Grund, warum so viele Leute PayPal gerne nutzen, ist die mögliche Erstattung des gezahlten Gelds bei einer Abzocke. Smart Contracts wären hier eine tolle Anwendung, vor allem, da sich ein solches System mit der Postzustellung kombinieren ließe. Der Versand und Erhalt einer Lieferung könnte auf diese Weise relativ neutral dokumentiert werden. Auch der Milliardenmarkt Immobilien wird durch Smart Contracts komplett revolutioniert werden, wenn man keinen Treuhänder mehr für einen Millionendeal braucht. In Zukunft könnten allerdings auch Themen wie Lösegeldforderungen oder Erpressungen deutlich sicherer und garantierter ablaufen. Dieses Thema erwähne ich jedoch aus moralischen Gründen hier nur am Rande und will es im Detail nicht näher ausführen. Viele der folgenden Beispiele sind Untergruppen dieses Anwendungsbereichs. Da sie jedoch teilweise ganze Industrien beeinflussen werden, habe ich sie als separate Blockchain-Applikation aufgelistet.